Die Frau sitzt in einer dunklen Hütte, ist konzentriert, aber auch von einer unfassbaren Müdigkeit. Schreibt mit einem Bleistiftstummel auf gebrauchtes Papier ihren Bericht über das Geschehene. Ihr Schreiben ist nicht Lust oder Kunst. Es hat sich eben so für mich ergeben, dass ich schreiben muss. Sondern Methode, den Verstand zu behalten. Es ist ja keiner da, der für mich denken und sorgen könnte. Schreiben. Ich bin ganz allein. Als einziger Weg zu überleben. Ich habe diese Aufgabe auf mich genommen, weil sie mich davor bewahren soll, in die Dämmerung zu starren und mich zu fürchten. Eine Frau ohne Namen fährt mit zwei Freunden auf eine Jagdhütte. Das Paar geht nochmal runter ins Dorf. Am nächsten Morgen sind die beiden immer noch nicht zurück. Die Frau will nun ebenfalls ins Dorf, zusammen mit Lux, dem Hund, den die Freunde zurückließen. Lux und die Frau kommen bis zu einer bestimmten Stelle auf dem Weg, dann stoßen sie an eine Wand. Gläsern, aber undurchdringlich. Alles menschliche Leben jenseits der Wand ist nicht mehr existent. Der Film »Die Wand« erzählt nun, wie die Frau lebt, überlebt, gefangen diesseits der Wand, anfänglich im Kampf mit der Natur. Ich brauchte 3 Wochen, um die Wiese abzuernten. Dann wieder verzweifelt, weil sie die Tiere des Waldes jagen muss, um zu überleben. Die Verfilmung des Marlen Haushofer-Romans von 1963 ist hier im Film von 2012 auch zu lesen als eine Art Gegenentwurf zu den apokalyptischen Welten, die das Kino gerne zuletzt in der Cormac-McCarthy-Verfilmung The Road in lüstern, düsteren Bildern bietet, wo das Ende jeglicher Humanität beschworen wird. Auch in Die Wand bricht das Grauen in Gestalt eines mörderischen Mannes wohl ein. Die Frau erschießt ihn, doch so wird sie 2 ihrer tierischen Gefährten verlieren. Aber Die Wand geht weit hinaus über das genüssliche Zelebrieren des apokalyptischen Horrors. Wir sehen die Frau in Angst, Verzweiflung, aber auch in Momenten getragen von Hoffnung und Gelassenheit, um dann mitzuerleben, wie sie wieder in dunkle Einsamkeit versinkt. Doch allein die Reflexionen über einen Selbstmord münden... Hauptsächlich hielt mich auch der Gedanke an Lux und Bella davon ab. ...münden am Ende in der Verantwortlichkeit ihren tierischen Gefährten gegenüber, dem Hund, der Katze, der Kuh. Aber was ist die Wand denn nun? Was der Wald? Alles Traum? Albtraum? Natürlich ist das eine Interpretation. Eine mögliche ist ja, dass diese Wand eigentlich nur im Kopf dieser Frau sich befindet und sie immer mehr vereinsamt und dass der Wald als Metapher für diese Einsamkeit steht. Eine Interpretation, meint Regisseur Julian Pölzler. Die Komplexität dieses Films zeigt sich darin, dass er Angebote macht, diese Fabel über die Katastrophe, die existenzielle Bedrohung, die Krise und ihr anderes immer wieder aus unterschiedlichen Richtungen zu sehen. Wobei Martina Gedeck ohne Frage recht hat, wenn sie sagt: Also da ist was drin in dem Stoff, was einem wirklich Angst macht. Etwas Neues kommt heran und ich kann mich ihm nicht entziehen. Die Erinnerung, die Trauer und die Furcht werden bleiben. Und die schwere Arbeit, solange ich lebe. Martina Gedeck spielt diese Frau im Wald hinter der Wand mit einer Intensität, die einem schlicht Angst machen kann. Ich werde schreiben, bis es dunkel wird. Die Gedeck und die Inszenierung von Julian Pölzler machen Die Wand zu einem Film, den man betörend nennen muss.